Die heimliche Militärjunta bestimmt, was geschieht. Und es wird auch weiter geschossen. Nicht mehr so ungeniert an allen Fronten, aber die Armee führt ihre Offensive partiell in Slawonien weiter. Vor allem gegen die Stadt Vukovar an der Donau, die von ihren kroatischen Verteidigern seit Wochen gegen eine gewaltige Übermacht gehalten wird und die auch nicht durch laufende Bombenangriffe der jugoslawischen Luftwaffe, Bombardements von Kriegsschiffen der Donauflottille und im Einsatz anderer schwerer Waffen zur Aufgabe gezwungen werden konnten. Dabei wird die jugoslawische Volksarmee, die nach Meinung des jugoslawischen Ministerpräsidenten nicht mehr jugoslawisch, noch die des Volkes ist, laufend durch eilig mobilisierte Reservedivisionen aus Serbien verstärkt. Mit ihnen scheint die Armee aber ihre liebe Not zu haben. Ein motorisiertes Infanterieregiment aus der serbischen Stadt Kragujevac, rund 2000 Mann, setzten sich kurzerhand von der Front ab und fuhr nach Hause. Ebenso ein Panzerbataillon aus der Stadt Valjevo. Wir wissen nicht, wofür wir kämpfen. Es ist nicht unser Krieg, erklärten die Heimkehrer, wenn sich tausende ebenfalls mobilisierte Reservisten überhaupt weigern, ihre Heimatorte zu verlassen. Die kommunistischen Generäle verschieben nicht existierende Einheiten auf Generalstabskarten, während Politiker über die Sicherung des Waffenstillstandes verhandeln, der Stück um Stück abbröckelt. Es sind die serbischen Freisteller, chauvinistische Chetniks und Freiwillige aus Serbien, die sich an keinen Waffenstillstand halten. Die führenden Politiker Serbiens appellieren einerseits an ihren Patriotismus für den Kampf um von Serben bewohnten Gebiete in Kroatien, während Präsident Milosevic Friedensgespräche führt und gleichzeitig behauptet, Serbien wäre nicht im Krieg gegen Kroatien. Diese Fiktion ist zwar mit seiner Unterschrift unter den Waffenstillstandsvertrag mit Lord Carrington geschwunden, aber vor der öffentlichen Meinung im Lande wird sie noch gepflegt. Im Juni vergangenen Jahres hatten Bergarbeiter in Rumänien eine eher unrühmliche Rolle gespielt, als sie einem Aufruf der postrevolutionären Regierung folgten und in der Hauptstadt Bukarest Demonstranten der Opposition niederknüppelten. Jetzt sind die Bergarbeiter in eigener Sache aktiv. Sie streiken nicht nur für höhere Löhne, sie stürmen gleich den Regierungssitz in der Hauptstadt. Thomas Gerlach.